Gut, wie ihr seht, ich habe das Thema noch etwas umbenannt. Und das Zweite, was ich vorweg sagen muss, ich bin gestern in mich gegangen, als es hieß, der Gerhard hat 20 Minuten gekriegt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine zeitliche Vorgabe gekriegt habe. War sehr angetan von 3 Stunden. Werde mich aber jetzt an einen Spruch eines meiner Kollegen halten, der da lautet, man kann über alles reden, aber nicht über 1 Stunde. So. Wir haben jetzt 1 Stunde 10 Minuten bis zum Mittagessen. Ja, die werde ich nicht ganz aus. Gut. Ja. Dann machen wir jetzt ein bisschen auch essen. Ja. Es war einmal eine Zeit, da lautete die zentrale ethische Frage, darf die Medizin alles, was sie kann? Das war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrtausends. Klingt doch toll. Märchen beziehen sich immer auf so lange Zeiträume. Damals wurde im Zusammenhang mit den neuen medizintechnischen Voraussetzungen die Erhaltung des menschlichen Lebens rein von den technischen Möglichkeiten her scheinbar beliebig möglich. Der Fall Karen N. Quinlan, eines 18-jährigen Teenagers aus den USA, die nach reichlichem Genuss von Alkohol und Drogen 1968 ins Koma gefallen war und gegen den Willen ihrer Eltern und trotz mehrerer gegenteiliger Gerichtsbeschlüsse über Jahre beatmet worden war, bis sie sterben durfte, war meist der Auslöser dieser Debatten. Er führte in der Folge zur Entstehung von Medizinethik als eigenständigem Fachgebiet, vieler Institute und Lehrstühle, Zeitschriften und vor allem bis heute zu heftigen Debatten. Seit den 90er Jahren dann wurde immer eindringlicher nach dem Verhältnis von Ethik und Monetik als Basis von Entscheidungen gefragt und die zentrale Frage lautete nun, muss die Medizin alles tun, was sie kann? Nicht mehr nur das weltanschaulich-axiologische Nachdenken über Sinn und Wert des Lebens und die qualitativ unterschiedlichen Formen seiner Entstehung, Bewahrung und Förderung und damit auch verbundener Ängste vor einer Übertechnisierung der Medizin und den neuen Wertmaßstäben bestimmten nun die Diskurse. Zunehmend war es auch das Nachdenken und das Ringen, ob die Ärztin, ich schreibe und spreche mit großem I und schließe die Männer mit ein, ob die Ärztin als Unternehmerin weiterhin gemäß den Maßstäben des Hippokratischen Eides handeln kann und wird, oder ob künftig damit gerechnet werden muss, dass sie dies den Göttern des Marktes opfert. Mit diesen neuen Angeboten wollen wir uns heute hier ein Stück weit beschäftigen. Social Freezing oder zu Deutsch das Einfrieren von Eizellen zum Zwecke einer späteren Schwangerschaft aus nicht-medizinischen Gründen. Ich spreche hier dann als Medizinethikerin. Das heißt, mögliche medizinische Probleme benenne ich aus der Literatur. Das ist aber nicht mein Fachgebiet, sondern mir geht es um die gesellschaftspolitische und die ethische Ebene. Und da möchte ich wie folgt vorgehen. Zunächst noch einmal das Selbstverständnis der Medizin in Erinnerung rufen. Ich glaube, das passt auch ganz gut zu der Debatte, die wir gerade gehabt haben. Dann auf die Unterscheidung zwischen kurativer und wunscherfüllender Medizin eingehen, weil wir das im Vorfeld nochmal uns klar machen müssen. Etwas zum Verfahren des Social Freezing sagen, mögliche medizinische Probleme, rechtliche Positionen und dann mein Schwerpunkt ethische und gesellschaftspolitische Fragen und am Schluss nochmal einen Perspektivenwechsel zur Sicht der Kinder. Warum erscheint es mir notwendig, mit dem Selbstverständnis der Medizin zu beginnen? Gemeinhin müsste man annehmen, das hat jeder Arzt, jede Ärztin im Studium gelernt und weiß es. Hier ist aber zunehmend eine Verschiebung zu verzeichnen, auch in der Literatur. Es wird ganz selbstverständlich nicht mehr vom Heiler und Helfer gesprochen, sondern vom Kundenbetreuer. Und damit leidet der diesem Beruf per se zugestandene Seriositätsstatus. Es schwindet vor allen Dingen das Vertrauen der Patientin zur Ärztin. Und das gilt insbesondere dann, wenn in der sogenannten wunscherfüllenden Medizin eine Gratwanderung zwischen Heilkunst und Kosmetik beziehungsweise zwischen Leidenslinderung und Enhancement, das heißt der tatsächlichen oder angenommenen Verbesserung des mentalen oder körperlichen Zustands vorgenommen wird. Für viele Bürgerinnen ist dieser Entwicklungswandel nur schwer nachvollziehbar, da sie das Gesundheitswesen vor allen Dingen als soziales Projekt sehen und nicht primär als marktwirtschaftliches. Hinzu kommt, dass sie als Betroffene kaum in die Entscheidungsfindung zu gesundheitspolitischen Reformen oder zum Einstieg in den Ausstieg, zum Beispiel aus der solidarischen Krankenversicherung, einbezogen worden sind. Betroffenenkompetenz scheint in Deutschland eher eine unerwünschte Komponente zu sein. Aber ich denke, da muss ich im VDE nicht weiter drüber sprechen. Zu den Zielen der Medizin, wie sie das Hastings Center schon Ende der 60er mal festgeschrieben hat, also unmittelbar nach der Debatte um Karen N. Quinlan, und das Hastings Center war auch das erste medizinethische Institut. Also vier Ziele: Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung, Erleichterung von Schmerz und Leid, die von Krankheit verursacht werden, Heilen von Krankheiten und Fürsorge, wenn dies nicht möglich ist, Vermeiden eines frühzeitigen Todes und Streben nach friedvollem Tod. Können wir hinter den Dias bekommen? Oder? Ja, können wir machen. Ich springe jetzt gleich in die Moderne. Im Märchen sind ja solche Zeitsprünge erlaubt. Und befasse mich mit den Angeboten des Gesundheitswesens hin zu IGEL-Leistungen, Wellness, Enhancement. Und da brauchen wir die Abgrenzung zwischen kurativer und wunscherfüllender Medizin. Diese Grenze ist zum Teil sehr schwierig zu ziehen. Ich stütze mich hier auf Matthias Kettner, auch einem Philosophen, der wie folgt unterschieden hat. Kurative Medizin ist am Krankheitsbegriff orientiert, wunscherfüllende Medizin widmet sich kulturell interpretierten Bedürfnissen. Kurative Medizin orientiert sich an einer krankheitswerten Beeinträchtigung und die medizinische Behandlung führt im Idealfall zur Wiederherstellung des früheren Zustandes. Im Denken der wunscherfüllenden Medizin wird die Gesundheit quasi großgeschrieben. Das heißt, sie wird als einen Zustand angesehen, der immer weiter gesteigert und verbessert werden kann. Ich könnte sie auch als ein Fass ohne Boden bezeichnen. Die herkömmliche Medizin interessiert sich mehr für Erklärungen, warum man krank wird, also Pathogenese. Die wunscherfüllende Medizin mehr für die Erhaltung der Gesundheit, Salutogenese. In der herkömmlichen Medizin reguliert die Medizin den Einsatz ihrer Mittel an etablierten Kriterien der Behandlungsbedürftigkeit, Indikationen. Im Denken der wunscherfüllenden Medizin genügt die Kontraindikation, also dass etwas nicht schädlich ist und aus Expertensicht verspricht, einen Nutzen zu bringen, wie ihn sich diejenigen wünschen, die den Mediziner als Heiler engagieren. Die herkömmliche Medizin geht von der Krankenrolle aus, die wunscherfüllende von der Kunden- oder Klientenrolle. Die traditionelle Arztrolle stellt die Kontrolle der Angebote medizinischen Wissens und Könnens in die Verantwortung des Arztes. Im Kontext der wunscherfüllenden Medizin gestaltet sich das Angebot durch die Nachfrage der Klienten. Auch die Parteinahme gegen die sogenannte Schulmedizin gehört ein Stück zu den charakteristischen Verschiebungen der wunscherfüllenden Medizin, also Orientierung auf Alternativ- oder Komplementärmedizin. Das ist eine Form der Abgrenzung. Sie hat ihre Schwierigkeiten. Das werden wir vor allen Dingen jetzt beim Social Freezing merken. Denn das war ursprünglich ein Angebot für Krebspatientinnen, die der Bestrahlung ausgesetzt waren, wo man also gesagt hat, vor der Bestrahlung friere ich für diese Frauen ihre eigenen noch gesunden Eizellen ein. Und damals erregte es überhaupt keine Aufmerksamkeit. Die öffentliche Debatte ging erst in Deutschland los, als die Medien über ein Angebot von Apple und Facebook berichtet haben, für ihre Mitarbeiterinnen diese Technik zu finanzieren. Ich komme dann noch drauf, wir reden hier so um die 3000 Euro, wenn es denn beim ersten Versuch gelingen würde. Also schon der erste 3000 Euro. Bei Apple und Facebook ging es um die Karriere. Es gibt allerdings auch den Trend vieler Paare, und hier spreche ich bewusst von Paaren. In der Literatur wird häufig nur von den Frauen gesprochen, aber mehrheitlich gehört eigentlich immer noch ein Paar dazu, egal wie ich dieses Paar jetzt zusammensetze. Das möchte ich hier auch offen lassen. Es gibt also den Trend vieler Paare, das Kind rauszuschieben. Ich habe hier nochmal Daten gesucht. Das durchschnittliche Alter von Frauen beim ersten Kind. Interessant ist einmal der Anstieg und dann aber auch, wenn ihr nochmal drauf guckt, in der DDR später gab es diese Erhebungen offensichtlich so nicht mehr. Oder wie mein Doktorvater gesagt hat, ich soll korrekt sagen, du hast nicht alles recherchieren können und es deswegen nicht gefunden. Aber interessant, in den 80er Jahren noch 22 Jahre beim ersten Kind. Das hatte viel zu tun mit den sozialen Maßnahmen für Mütter oder auch die Paare, also schneller Wohnung bekommen, aber auch die Unterstützung im Studium, Sonderstudienpläne und Ähnliches. Man spricht hier jetzt bei diesem Trend von verschobener Elternschaft. An dieser Stelle zunächst mal etwas zu Fakten und Verfahrensweisen. Am Beginn steht in jedem Falle die ovarielle Stimulation der Frauen, um dann unter Vollnarkose invasiv möglichst viele Eizellen zu entnehmen. Man braucht ca. 25, um mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Kinder austragen zu können. Die Implantationsrate je aufgetauter Eizelle liegt bei 11-12%. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und die derzeit kritische Grenze für das Entnahmealter von Eizellen bei Frauen ist bei 35 Lebensjahren. Ebenso von Bedeutung ist der Einfrier- und Auftauprozess, weil die Eizellen im Unterschied zu anderen Körperzellen viel Wasser enthalten. Beim Einfrieren bilden sich daraus Kristalle, die beim Auftauen die Zellstruktur schädigen könnten. Insofern ist das ein problematischer Punkt, nicht aber die Einlagerungszeit. Wenn ich sie also einmal exakt eingefroren habe, kann ich sie beliebig lange lagern. So ein Stimulationszyklus, also einmalig, kostet 3000 Euro und dann noch 300 Euro pro Jahr für das Aufbewahren der eingefrorenen Eizellen. Man könnte also auch von einer Luxusmedizin sprechen für Weiße im Jargon, Frauen der Mittelschicht noch nicht mal, sondern hier der Oberschicht und sagen, das geht uns so überhaupt nichts an. Aber ich war gerade im Juni auf dem Weltkongress für Bioethik in Edinburgh wieder mal. Und da haben amerikanische Teilnehmerinnen wiederholt darauf verwiesen, dass in Amerika bereits jetzt 50% der Nachfrage in reproduktionsmedizinischen Zentren nach Social Freezing ist. Und da könnte ich jetzt, wie bei dem berühmten Wasserglas, fragen, ist Amerika uns nun weit weg und geht uns das nichts an oder schwappt das irgendwann sehr schnell zu uns rüber? Das würde ich gerne für die Diskussion lassen. Ich möchte jetzt erstmal auf die möglichen medizinischen Probleme eingehen. Da werden in der Literatur 4 als signifikant hervorgehoben. Das erste ist die notwendige Hormonstimulation zur und bei der Eizellentnahme. Diese Gefahren liegen umso schwerer, da zum Beispiel belgische Zentren sagen, dass bereits nach 5 Jahren 50% der Frauen, die diese Prozedur gemacht haben und ihre Eizellen haben einfrieren lassen, sagen, brauchen wir gar nicht mehr, wollen wir gar nicht. Zweite, das heißt, sie haben sich einer völlig unnötigen Prozedur unterworfen, risikobehafteten. Zweitens, In-vitro-Fertilisation als notwendige Technik. Da ist heute bekannt, dass sie schon bei jungen Müttern zu erhöhten Fehlbildungsraten wie Lippenkiefer-Gaumenspalten, Herzfehlern, Verengung der Harnwege führt und zu möglichen weiteren Komplikationen im späteren Leben, zum Beispiel erhöhter Blutdruck, gestörter Zuckerstoffwechsel, Übergewicht. Und es ist auch bekannt, dass ein Teil der Kinder, der IVF-Kinder, erhebliche Probleme haben bei dem Gedanken, durch diese Technik entstanden zu sein. Hier käme jetzt noch dazu, dass, wenn ich es den Kindern erzähle, sie ja auch wüssten, sie sind aufgeschoben worden. Dazu gibt es aber noch keine Untersuchungen, das wird nur immer mit angeführt als ein mögliches Problem. Drittes Problem, es können nur die Eizellen eingefroren werden, aber nicht der Körper der Frau oder die Gebärmutter. Das heißt, die zahlreichen Komplikationen von Mutter und Kind bei sogenannten späten Schwangerschaften. Und da meint man ja bisher schon Frauen über 30. Hier geht es ja aber ja um die Altersgruppe 45 und älter. Sind auch bekannt. Im Deutschen Ärzteblatt war jetzt auch noch eine Diskussionsmeldung von dem Arzt J.M. Wendlein, der angeführt hat, dass die hohe Zahl von Kaiserschnitten in Deutschland auch zurückgehen soll auf das hohe Alter der Erstgebärenden und deren Sicherheitsbedürfnis. Und das würde sich, dieser Trend würde sich hier nochmals verstärken. Bisher kaum beachtet in der Debatte wird auch, dass eine ältere Frau vermutlich auch einen älteren Partner hat, dessen Sperma ja nun auch nicht mehr so ganz frisch ist. Auch daraus könnten sich Gesundheitsrisiken ergeben. Viertens, das ist für mich eigentlich der entscheidende Punkt, hat die Journalistin Eva Schindele sehr treffend formuliert, es handelt sich eher um ein Lotteriespiel als um eine Versicherung, wie es immer angeführt wird. In der Literatur wird von einer Erfolgsquote von 25-30% gesprochen. Gerade hierüber wird aber mit den Frauen, die dem nachsuchen, sehr wenig gesprochen. Ich zeige Ihnen mal eine Anbieterseite. Bevorzugen Sie jetzt Ihre Karriere und planen Sie Ihre Familie erst in der Zukunft. Seien Sie verantwortungsvoll und planen Sie die sichere Schwangerschaft später. Wenn man die Seite runter scrollt, kommt dann noch die Einbindung in alle möglichen weitere Angebote. Es läuft da mal so touristisch scheinbar nebenher. Diese unkritische Werbung wird zum Teil heftig beanstandet, allerdings hat es bisher zu keinen signifikanten Konsequenzen geführt. Das hat auch mit der rechtlichen Situation in Deutschland zu tun. Bevor ich dazu komme, möchte ich noch ein zweites Moment aus diesem Bioethikkongress in Edinburgh nennen, was dort angeführt wurde. Und zwar hat die kanadische Wissenschaftlerin Angel Petropanagos die englischsprachige Literatur des letzten Jahres untersucht zu diesem Thema und fand dabei 41 Mal den Begriff Hoffnung und nur 11 Mal den Begriff falsche Hoffnung. Also es wird schon in der Literatur kaum thematisiert. Zu den juristischen Positionen. Es handelt sich um ein Verfahren an Eizellen, unterliegt damit nicht dem Embryonenschutzgesetz. Das ist ja nun seit langem in der Kritik. Es existiert seit 1990 und vieles, was später technisch möglich wurde, ist einfach noch nicht erfasst. Hier befinden wir uns sehr weit im Märchenland, das heißt im Land der Wünsche und Träume. Es gibt in Deutschland nämlich keine einschränkenden oder irgendwie speziellen juristischen Regelungen zu Social Freezing. Es gibt weder eine gesetzliche Einschränkung bei der Anlage der Fertilitätsreserve, noch eine Altersbegrenzung beim Transfer der Embryonen. Ein Anbieter, Fertiprotect, hat daher versucht, eine Selbstverpflichtung für alle Zentren zu etablieren, die empfiehlt, einen Transfer nur vor Beginn des 50. Lebensjahres durchzuführen. Unabhängig von berechtigten Zweifeln an Selbstverpflichtungen in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft, hat aber jede Frau das Recht, ihre Oozyten zu erhalten, in ein anderes Zentrum in einem anderen Land zu transportieren und damit diese Selbstverpflichtung zu umgehen. Zu ethischen Fragestellungen. Ausgangspunkt ist hier für mich eine Richtlinie der Bundesärztekammer zur assistierten Reproduktion aus dem Jahre 2006, die vier Punkte nennt: das Selbstbestimmungsrecht, Gesundheitsschutz für Schwangere und das erhoffte Kind und ein hohes Niveau der Gesundheitsversorgung. Das erste Kriterium, Selbstbestimmungsrecht. Hier sind wir wieder bei einem Begriff. Klassisch ist er entstanden als Abwehrrecht gegen Übergriffe und beinhaltete in dieser Auffassung keine neuen Optionen auf Wahlmöglichkeiten durch das betroffene Subjekt. Diese Auffassung hat sich jedoch vor allen Dingen mit Hilfe der Frauenbewegung verändert und im heutigen Verständnis von Selbstbestimmung steht die freie Entscheidung des Subjekts über Annahme oder Ablehnung einer bestimmten Option im Mittelpunkt. Dies wird als Zunahme von Freiheit und Autonomie interpretiert. Der Annahme neuer Möglichkeiten trügen unmittelbar zu einem Mehr an Freiheit oder Autonomie bei, ist jedoch entgegenzuhalten, mit jeder neuen Handlungsoption wächst auch der Entscheidungsdruck. Das zeigt sehr eindrucksvoll die Erfahrung aus der Pränataldiagnostik, wo stillschweigend aus einem Können ein Sollen geworden ist. Gleichzeitig bei diesem Thema Social Freezing ist anzumerken, dass die begrenzte Plan- bzw. Realisierbarkeit des Kinderwunsches bei IVF das Argument des Freiheitsgewinns gleich wieder einschränkt. Also Baby-Take-Home-Rate, so heißt es offiziell, bei 25% ist nicht viel mit Freiheit. Bezüglich des Angebots von Apple und Facebook kann man auch fragen, was würde es denn für die Karriere einer Frau bedeuten, wenn sie aber sagt, sie möchte jetzt und sofort Kinder? Oder wenn sie dem Einfrieren der Eizellen zustimmt und sich es dann anders überlegt? Oder wenn sie aus dem Unternehmen ausscheidet? Das konnte ich dort auf dem Kongress klären. Sie kriegt die dann mit, sie gehören tatsächlich ihr. Es war mir bis dahin nämlich auch unklar, wenn Apple und Facebook das bezahlt, in Amerika, wem denn die Eizellen gehören. Sie gehören nach wie vor der Frau. Sie kann sie dann mitnehmen. Und es ist aber eine Frage der Vertragsgestaltung, ob sie dann diese 3000 Euro oder umgerechnet Dollar rückzahlen muss. Ja. Die Frage wäre dann auch, wer entscheidet dann eigentlich über den richtigen Zeitpunkt, das Unternehmen oder die Frau? In den Diskussionen im Deutschen Ärzteblatt hat mal eine Ärztin dazu geschrieben, dass erinnert mich an den viel kolportierten Satz von jungen jungen Ärztinnen entgegenschallt von ihren Institutsdirektoren. Zitat: Wenn Sie mir Ihren Uterus im Glas bringen, stehen Ihnen hier alle Wege offen. Ich habe mich an etwas anderes erinnert. Wir hatten nämlich in Sachsen-Anhalt 90 bis 91 eine heftige Debatte und Schlagzeilen, weil Bewerberinnen, egal auf welchen Job, in die Bewerbungsunterlagen teilweise den Schein über die erfolgte Sterilisation beigefügt haben. Ja, das war ein Riesenskandal, der in der Debatte keineswegs dazu geführt hat, diese Praxis zu beenden. Nur die Scheine gab es nicht mehr für die Bewerbungsunterlagen. Wir können das aber insofern hier zunächst mal verlassen, weil die bisherige Nachfrage in Deutschland eher aus privaten Gründen, also dem fehlenden Partner, erfolgt, weniger aus beruflichen Gründen. Allerdings auch eher von Frauen, die weit über 30 Jahren sind, also schon gar nicht mehr in dem optimalen Alter für die Eizellentnahme. Nochmal zum Argument Freiheitsgewinn. Hier hat sich der Slogan gewandelt von mein Bauch gehört mir zu meine biologische Uhr gehört mir. Es ist also das beliebteste Argument. Die Berliner Zeitung titelte das sogar mal auf einer Doppelseite. Und in den Ausführungen wurde dann dazu erläutert, damit wurde die Asymmetrie zu den Fähigkeiten des Mannes weiter aufgehoben. Zu fragen wäre hier, wollen Frauen das überhaupt? Wieso ist der Mann mit seinen Zeugungsmöglichkeiten bis ins hohe Alter wieder einmal der Maßstab? Was für ein Frauenbild steckt hinter solchen Auffassungen? Ein Referent, ausgerechnet auf einer Frauentagsveranstaltung im März 2015 in Halle, titelte: Und wenn der Prinz nun später kommt? Der Prof war sehr erstaunt über die geharnischte Kritik an dieser Position. Er ging dann aber in seinen Ausführungen noch weiter, indem er von seinen Beratungsgesprächen erzählte, die er mit diesen Frauen macht, und wo er regelmäßig sagen würde, schauen Sie doch mal in den Spiegel, dann wissen Sie doch eigentlich, dass Sie da nicht zu warten brauchen. Das möchte ich jetzt mal so stehen lassen, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, Ausnahme wäre Sarah Diehl, wird interessanterweise auf das Frauenbild und die gesellschaftlichen Erwartungen an Frau und Mutter in diesen Debatten kaum eingegangen. Sarah Diehl verweist jedoch darauf, dass die Reproduktionsarbeit hier von den gängigen Vorstellungen von Weiblichkeit entkoppelt wird und sich hier das Queering eindeutiger Geschlechtspositionen für verschiedene Perspektiven anbietet. Aber das führt in eine andere Richtung. Ich wollte Sie nur erwähnen, weil Sie wirklich diejenige ist, die hier auch mal das Frauenbild hinterfragt in diesen Debatten. Auf die Motive zur Verschiebung des Kinderwunsches gehe ich später ein. Jetzt erstmal zu Punkt 2 und 3 aus der Richtlinie der Bundesärztekammer. Das war Gesundheitsschutz für Mutter und Kind. Zu den gesundheitlichen Risiken habe ich schon etwas gesagt. Es wären aber noch folgende Anfragen hinzuzufügen. Was ist denn, wenn die Technik nicht korrekt funktioniert und das Kind behindert zur Welt kommt oder die Frau durch die Methode selbst bleibende Schäden davon trägt? Sowohl die notwendige Hormonstimulation als auch die Eizellgewinnung sind ja keineswegs risikofrei. Wer ist denn schuld und wer zahlt? Würden die Unternehmen einer Frau lebenslang Rente zahlen, wenn sie aufgrund der Eizellentnahme nicht mehr arbeitsfähig wäre? Und hier zeigt sich eine weitere Folge. Wenn Frau ohnehin die Technik der IVF nutzt, lässt sie dann gleich noch eine Pränataldiagnostik machen? Das wird auch diskutiert, dass Social Freezing ein Türöffner für weitere Angebote ist. Ein Teilnehmer der Tagung des Netzwerkes gegen Selektion durch Pränataldiagnostik hat dazu gesagt, jede neue Technologie führt unweigerlich zur Frage der Qualitätskontrolle und hier zur weiteren Ausprägung des vorgeburtlichen Check-ups und Aussonderung von Kindern mit unerwünschten Eigenschaften. Auch die gesetzliche Ermöglichung von Leihmutterschaft in Deutschland gehört zu den Forderungen, die sich aus Social Freezing als anerkannten Methode der Lebensplanung anbieten würden und wird tatsächlich so auch schon gefragt. Befürworterinnen des Social Freezing kehren dieses Argument jedoch um und meinen, dass dieses Argument gerade die ebenfalls unerwünschte Fremdeizellspende unnötig macht. Also wir haben hier beide Seiten. Zu Motiven für zeitverschobener Elternschaft. Meist wird das Karrieredenken von Frauen als entscheidende Ursache angeführt. Oskar Lafontaine sprach sogar einmal von der ihm unverständlichen Erwerbsneigung der ostdeutschen Frauen. Na gut, nun ist er mit Sarah verheiratet, vielleicht hat er es jetzt verstanden. Sowohl internationale Vergleiche als auch genauere Analysen weisen da aber etwas anderes aus. Deutschland hier in der Mitte, Karriereverzicht ist das Dunkelblaue, also am wenigsten als Motiv genannt. Der Arzt, Psychologe und Medizinethiker Giovanni Maio beschreibt das Verhältnis von Frauen und Kindern etwas genauer. Und zwar sagt er, erstens habe sich die Bedeutung verändert, die das Kinderkriegen für moderne Frauen hat. Zweitens das Aufkommen eines neuen Frauenideals. Und drittens eine moderne Vorstellung von Liebesbeziehungen. Und er spricht von der Überforderung des modernen Subjekts in Anbetracht des Verrinnens der eigenen begrenzten Lebenszeit, Entscheidungen bezüglich des eigenen Lebensbezuges immer früher zu fällen. Für Deutschland kommt noch ein weiteres Moment hinzu. Uns fällt es schwer, eine Willkommenskultur zu entwickeln. Sowohl für Migrantinnen als auch für Kinder. Für Migrantinnen haben es viele Bürgerinnen mittlerweile geschafft. Die Politik tut sich nach wie vor noch schwer. Für Kinder sind es gleichfalls die von der Politik gesetzten Rahmenbedingungen, die dem entgegenstehen. In einer Studie im Auftrag des DGB-Bundesvorstandes kommt die Frauenärztin Claudia Schumann zu der traurigen Feststellung, dass in ihrer gynäkologischen Praxis nur eine von 10 Schwangeren erzählt, dass ihr am Arbeitsplatz vom Vorgesetzten oder von Kolleginnen zur Schwangerschaft gratuliert wurde. Meistens werde sie schief angeguckt oder bekäme direkt zu hören, das passt jetzt aber gar nicht oder du jetzt auch noch. Die Studie stellt fest, dass dem bis Anfang diesen Jahres gegoltenen deutschen Mutterschutzgesetz bis heute der Geist der 50er Jahre anhafte und, Zitat, in erster Linie Arbeitgeber vor der Aufgabe schützt, solche Arbeitsbedingungen zu schaffen, die den Bedürfnissen von schwangeren und stillenden Müttern angepasst sind. Zitat Ende. Anstatt den Mutterschutz den aktuellen Arbeitsbedingungen anzupassen und einen gesellschaftlichen Diskurs zum Frauenbild und der Lebenssituation von Frauen zu initiieren und zu führen, ist es natürlich einfacher, Reproduktionsmedizin als moderne Form der Lebensgestaltung anzupreisen. Und meines Erachtens ist dieses Anpreisen schlicht und einfach ein weiteres Diktat der Ökonomie über unser Leben. Der Deutsche Frauenrat stellt in seiner Resolution zu diesem Thema gleichfalls fest, Zitat, dass die Propagierung der Inanspruchnahme dieser Technologie durch Arbeitgeberinnen Unternehmensinteressen über die Bedürfnisse von Frauen stellt. Probleme der Arbeitslosigkeit, Existenzsicherung und prekäre Arbeitsverhältnisse werden dadurch weiter biologisiert, individualisiert und unsichtbar gemacht. Der Mangel an Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung in Deutschland ist kein biologisches Problem, sondern ein kulturell-soziales. Auch das im Mai diesen Jahres beschlossene Mutterschutzgesetz ändert an vielen grundlegenden Problemen nichts. Um nur 3 zu nennen, Frauen brauchen nicht in der Schwangerschaft nicht nur den Gesundheitsschutz, sondern vor allen Dingen auch den Entgeltschutz. Der Erstattungsanspruch im Umlageverfahren darf nicht allein in Beschäftigungsverboten greifen. Wir haben fehlenden Beendigungsschutz beziehungsweise ein Fehlen der Rückkehrregelungen, vor allen Dingen in Assistenzzeiten, Leiharbeitszeiten, Praktikumszeiten, also bei jungen Frauen, wo das Thema vor allen Dingen steht, da bringt das neue Gesetz überhaupt keine Verbesserung. Insofern habe ich das hier erzählte Märchen daher auch nicht die Unvereinbarkeit von Kind und Karriere genannt, sondern die Unvereinbarkeit von Kind und Beruf, weil das finden wir in allen Berufen. Es geht nicht immer nur um Karriere, sondern einfach, wenn Frau irgendwo arbeiten möchte, bietet ihr auch das neue Gesetz keine hinreichenden Sicherheiten und Möglichkeiten. Im Einzelfall mag die Anwendung dieser Technologie durchaus im Interesse des Paares oder der Frau sein. Profiteure sind in jedem Fall jedoch die Unternehmen. Zum einen die Geschäftemacher mit der Torschlusspanik von Frauen, die Pharmalobby, zum anderen die Arbeitgeber der Frauen. Und ich hatte hier schon darauf verwiesen, wer entscheidet denn überhaupt über den richtigen Zeitpunkt? Und selbst wenn man sagen würde, mit 45, vielleicht wäre das gerade der Zeitpunkt, wo Frauen nochmal durchstarten will. Hier möchte ich einige geopolitische Betrachtungen anschließen. Wenn man nämlich die Übergriffigkeit der Arbeitgeber aus geopolitischer Perspektive anschaut, führt der Gedankengang, dass Elternschaft, die momentan nicht in den Lebensplan passt, verschoben werden kann, sehr schnell auch zur Leihmutterschaft. Denn hier lässt sich ja dann das biologisch eigene Kind noch günstiger in den Lebensentwurf einpassen. Schwangerschaft wird damit zur Dienstleistung in unserer liberalen marktwirtschaftlichen Welt und schafft, wie einige sagen, auch Arbeitsplätze für Leihmütter in Indien und den hinter ihnen stehenden medizinischen Industriebetrieb. Wie stehen wir zu solcher Form weiblicher Arbeit, vor allem in der sogenannten Dritten Welt? Die schon zitierte Journalistin Eva Schindele nennt diese Kinder globale Baukastenkinder. Und Produkt. Die Ökonomin Christa Wichterich spricht von Neo-Eugenik im Weltmaßstab. Wie bereits im Nationalsozialismus wird versucht, unternehmenspolitisch festzulegen, Angehörige welcher Länder und sozialen Schichten sich fortpflanzen dürfen und welche nicht, beziehungsweise nach welchen Qualitätsmerkmalen. Hier sehe ich also auch die unmittelbare Verortung des Themas zu den Debatten in Aldrese. Damals wie heute ging es um staatlich gelenkte Eingriffe in die Bevölkerungspolitik. Die Pharmaindustrie verdient übrigens auf beiden Seiten, sowohl bei den Angeboten zur Fortpflanzung als auch in den Ländern, in denen Restriktionen bei der Kinderzahl, Schwangerschaftsverhütung oder Abtreibung politische Linie ist. Und durch dieses profitgesteuerte Regulieren des Gebär- oder Versuche des Regulierens des Gebärverhaltens von Frauen wird nicht nur die Spaltung der Gesellschaft in Deutschland, sondern auch im Weltmaßstab weiter vertieft. Abschließend, letzter Punkt, der Blickrichtungswechsel aus der Sicht des Kindes. Wie stellt es sich von potenziellen Kindern her? Analog der Situation von Adoptionen, wo es ja nicht darum geht, dass Eltern gute Kinder bekommen, sondern es muss gefragt werden, wie bekommen Kinder gute Eltern, kann hier auch gefragt werden, ist es für Kinder wünschenswert, alte Eltern zu haben? Welche Vorstellungen haben Kinder? Auf der Tagung des Deutschen Ethikrates vom Mai 2014 wurde dazu angeführt, sie sind eher gewünscht, weil die Kinder wachsen dann in finanzieller Sicherheit und gefestigten Lebensbedingungen der Eltern auf. In der Literatur wird auch noch angeführt, dass diese älteren Eltern eine stabilere Bindung und über eine höhere Bildung verfügen würden. Gegen das Kindeswohl wird angeführt, dass Eltern, die den Zeitpunkt der Familiengründung auf ein vorgerücktes Lebensalter verlegen, egoistisch handeln, dass das Kind ein Interesse habe, in einer Familie bis zum Erwachsenenalter begleitet zu werden. Die schon zitierte Berliner Zeitung spricht in diesem Zusammenhang vom Verschwinden der Großeltern, da diese bei Geburt eines zeitverschobenen Kindes, in Anführungsstrichen, meist über 80 seien und somit nicht mehr in der Lage, bestimmte Betreuungsaufgaben wahrzunehmen. Eine Studie des Deutschen Jugendforschungsinstitutes besagt dazu, dass jedes dritte Kind in Deutschland unter 3 Jahren mehrere Stunden wöchentlich bei seinen Großeltern verbringt und dass diese Möglichkeit mehr zur Entscheidung über die Geburt eines Kindes beiträgt als alle anderen staatlichen Fördermaßnahmen. Das heißt, Kinder brauchen die Großelterngeneration. Aus der Sicht der Kinder kann weiterhin gefragt werden, wie bewerten denn diese und auch vielleicht andere Familienangehörige die sich daraus ergebenden Verschiebungen im gesamten Familiengefüge, also zum Beispiel große Altersunterschiede zu Nichten, Neffen, Cousinen. Oder man könnte auch mal fragen, das taucht in der Literatur gar nicht auf, wie denn der vorhandene Partner dazu steht, dass das Kind aus einer tiefgefrorenen Eizelle gezeugt wird. Und aus der Sicht der Kinder ist sicher auch zu bedenken, dass Eltern im zunehmenden Alter weniger belastbar sind. Auf mögliche gesundheitliche Probleme bei den Kindern habe ich schon hingewiesen. Inzwischen ist es von den durch IVF entstandenen Kindern her bekannt, dass sie zum Teil psychische Probleme damit haben, einmal tiefgefroren gewesen zu sein. Und hier spielt ja auch noch bei Social Freezing eine Rolle, man wurde auch noch aufgeschoben. Dazu liegen allerdings noch keine Untersuchungen vor. Bei den IVF-Kindern weiß man, dass häufig das Problem zum Teil aber gar nicht die Technik ist, sondern dass man es ihnen relativ spät mitgeteilt hat, wie sie entstanden sind. Teilweise weiß man auch noch, dass sie Probleme haben mit der Einschätzung des eigenen Alters. Bestimmt sich also die Geburt oder bestimmt sich das Alter mit dem Tag der Geburt oder mit dem Tag der Samen- oder Eizellspende? Es gibt auch noch keine Untersuchungen zu den psychischen Belastungen für Frauen. Ich halte jedoch die Frage von Mario für berechtigt, ob nicht das Kindeswohl bzw. die Offenheit des Lebensentwurfs eines Kindes eingeschränkt wird, wenn seine Geburt immer stärker zum Gegenstand von Planung und Entscheidung wird. Für die Debatte habe ich hier nochmal zusammengefasst Wünsche und Rechte der Frauen. Was spricht dafür und dagegen, also die Pro- und Kontra-Argumente? Ich habe sie genannt, ich kann dann auch gern zu dieser Folie zurückkehren. Und als weitere Fragen, wie gesagt, wir haben in Deutschland keine rechtliche Regelung. Was passiert eigentlich mit den überzähligen Eizellen, wenn Frau sich gar nicht meldet? Wie kann der Missbrauch verhindert werden? Und welche weiteren Folgen sind in Bezug auf das Kindeswohl zu bedenken? Als ich das erste Mal in Aldrese voriges Jahr zu diesem Thema gesprochen habe, habe ich meinen Vortrag mit folgender Selbstvorstellung begonnen, mit der ich hier schließen möchte. Ich bin ein Zufallsprodukt aus dem Osten, entstanden in einer Zeit ohne Selbstbestimmungsrecht von Frauen zu Reproduktionstechnologien, das seine Eltern in eine Ehe mit Höhen und Tiefen geführt hat, letztlich aber auch, wie beide unisono behaupten, ihnen viel Freude gebracht hat. Ich war und durfte Kind sein und kein Projekt. Im Sinne des guten Endes von Märchen hoffe ich, dass auch im nächsten Jahrtausend das noch viele von sich sagen können. Dankeschön.